Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat, sondern seine Lust hat allein am Wort des Herrn. Der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbächen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbächen. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht.